Ich bring Action und Spaß, gib den Jack in mein Glas. Ja, man, Rap ist am Arsch, doch ich rap wie im Wahn. Es ist echt nicht mehr wahr, alle sind back jedes Jahr. Ohne Technik am Start, bravo, Black Hits Imitat. Du bist echt nicht so hart, wie Estrich und Stahl. Bist verletzlich und zart, man, vergesslich verplant. Und belästigst sie da mit deiner ätzenden Art. Und letztlich wird klar, du checkst echt nichts in der Tat. Du Lümmel, mach die Bahn frei, weil nach dir kein Hahn schreit. Dein Arzt meint, die Arznei ist für'n Arsch, weil dein Zahnstein zum Staatsfeind wird. Und mit nem Dartfall auf dein Grabstein in Schwarz weiß, Hard Times unter deinen Namen schreibt. Zugegeben, ohne Sinn wie ein Handball mit nem Fuß zu treten, Tuch zu nehmen, die Augen zu verbinden und dein Buch zu lesen. Doch hör, wie die Jugend redet, hör, wie der Jubel regnet, hör, wie die Kugel bebt, wenn ein Beat dieser Crew begegnet. Yeah. Niggas will tell you that I'm nice with the blah blah blah. I'm supposed to represent, zum Beispiel Oak und SDM. Schrei meinen Namen laut, bis man mich den dopesten Rapper nennt. So mit großem Rap-Talent, Geld, das ich nur so verschenk. Einfach dope und exzellent, du wirst vom Flow fast weggeschwemmt. Weil ich das Rappen drauf hab, nennt man mich Raps Bettenbauer. Ich burn einen nach dem anderen weg, als wär ich Kettenraucher. Pures Skill, kein Hexenzauber. Du dachtest, du hättest Power, doch dann fällt dir ein. Nachher ist man immer etwas schlauer. Also halt mal die Luft an wie ein Langstreckentaucher. Ihr seid nicht annähernd Gangster, ihr seid ganz schlechte Gauner. Hä? Was soll das heißen? Ihr seid flyer als eine Deckenlampe. Ich geb dir ein paar Tipps wie Flyer und Zigarettenschachteln. Nein, falscher Move, ich schlag Alarm wie ein Bewegungsmelder. Du solltest auf mich hören wie auf deinen Bewährungshelfer. Ja. Es geht nach oben weg von Dreh- oder Stofftabak. Von kleinen Bühnen zu großen zum WDR-Rockpalast. I'm supposed to represent.